Die Sache ist klar. Für sich, um eigener Annehmlichkeiten willen, sei es auch, um sich vor dem Tode zu retten, wird sie sich nicht verkaufen. Für einen anderen aber verkauft sie sich. Für einen Geliebten, für einen vergötterten Menschen verkauft sie sich. Da haben wir das ganze Rätsel. Für den Bruder, für die Mutter verkauft sie sich. Verkauft sie alles. Oh, hier wird man im Notfall auch das sittliche Empfinden unterdrücken. Man wird Freiheit, Ruhe, sogar das Gewissen, alles, alles auf den Trödelmarkt bringen. Fahre dahin, Leben. Wenn nur diese geliebten Wesen glücklich sind. Nicht genug damit. Man denkt sich noch eine eigene Kasuistik aus, geht bei den Jesuiten in die Lehre und beruhigt sich selbst, vielleicht für einige Zeit, überzeugt sich selbst, dass es so gut sei, tatsächlich für einen guten Zweck nötig sei. Man ist nun einmal so und alles ist so klar wie der Tag. Es ist ja klar, dass hier niemand anderes als Rodion Romanowitsch Raskolnikow mitspricht und im Vordergrund steht. Nun, warum denn auch nicht? Man kann sein Glück begründen, ihn auf der Universität unterstützen, ihn zum Teilhaber machen, sein ganzes Leben sichern. Vielleicht wird er später ein reicher Mann, wird als angesehener, geachteter, vielleicht auch als berühmter Mann sein Leben beenden. Und die Mutter? Aber es handelt sich doch um Rodja, den teuren Rodja, den Erstgeborenen. Aber wie soll man denn für einen solchen Erstgeborenen nicht selbst eine solche Tochter opfern? Oh, ihr liebenden und ungerechten Herzen! Aber was sage ich? In diesem Falle würden wir ja womöglich auch vor Sonjetschkas Los nicht zurückschrecken. Sonjetschka. Sonjetschka Marmeladova. Die ewige Sonjetschka, solange die Welt besteht. Und das Opfer. Dieses Opfer, habt ihr beide denn auch dieses Opfer richtig bedacht? Könnt ihr es überhaupt ermessen? Wird die Kraft dazu ausreichen? Und wäre denn damit wirklich geholfen? Was wäre denn dadurch gebessert? Ist denn das vernünftig? Wissen Sie auch, mein Fräulein Dunetschka, dass Sonjetschkas Los in keiner Hinsicht abscheulicher ist als das Los mit Herrn Luschin? Liebe sei hier gewiss nicht vorhanden, schreibt Mama. Was aber dann, wenn, abgesehen von der Liebe, auch Achtung nicht in Frage kommt, ja, wenn sich stattdessen gar schon Widerwille, Verachtung, Ekel eingestellt haben, was dann?